Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Podcast von Wilhelmsburg Solidarisch. Folge 2: Brauchen wir Utopien? Der Input, den ihr gleich als erstes hören werdet, wurde am 20. September 2018 auf dem Debattenabend von Wilhelmsburg Solidarisch gehalten. Danach folgt der Recap, den wir am folgenden Tag aufgenommen haben. Im Recap sprechen vier Menschen von Wilhelmsburg Solidarisch über den Debattenabend und welches Fazit sie aus der Diskussion ziehen. Jetzt kommt der Input. Utopie. Das ist das Thema heute. Brauchen wir eine Utopie? Für mich war es auch spannend und schwierig, mich diesem Thema irgendwie anzunähern. Also persönlich habe ich mit Utopie erstmal eine positive Assoziation gehabt. Für mich ist Utopie immer eng verbunden gewesen mit was Herrschaftskritischem, also mit einem revolutionären Begehren auf eine veränderte Welt, und habe aber auch das Spannende, glaube ich, auch in unserer Auseinandersetzung und Diskussion, die wir hatten, noch viel dazulernen können, zum Beispiel, dass Utopie so an sich nichts Emanzipatorisches ist. Also vielen Utopien ist gemeinsam, dass sie eine bestehende Gesellschaftsordnung oder etwas, was momentan besteht, in Frage stellen und Veränderungen meinetwegen aufzeigen wollen. Das an sich ist aber noch nichts Herrschaftskritisches. Dennoch war es für mich auch ausgehend von irgendwie der gesamtgesellschaftlichen Situation angesichts meiner eigenen mitunter Hoffnungslosigkeit, also ich finde, die Welt, in der wir leben, ist jetzt kein großer Anblick der Freude, wo ich dann irgendwie sagen könnte, ja, ich habe wirklich Hoffnung, dass das mal wirklich ordentlich zum Guten oder zum Besseren verändert werden kann. Dachte ich, vielleicht kann die Auseinandersetzung mit Utopien irgendwie helfen, an diese Art Hoffnung oder ein bisschen mehr Zuversicht wenigstens anknüpfen. Genau. Wir haben auch festgestellt in unserer Diskussion, Utopie ist ein unglaublich schwammiger Begriff. Wir haben uns deshalb darauf geeinigt, einmal so zwei unterschiedliche Definitionen von Utopien zu nehmen, die wir auch für unser Streitgespräch nutzen wollen. Die erste Definition könnt ihr da vorne sehen, das ist Utopie als Gesellschaftsentwurf, wo eine wesentlich andere, die sich wesentlich von der Gegenwart unterscheidet. Während wir hier eine andere Definition haben, Utopie, das ist die begründete Hoffnung, dass freiere Gesellschaften möglich sind. Sie ist der Austausch über unsere Potenziale. Genau. Kommen gleich nochmal auf diese beiden unterschiedlichen Definitionen zurück. Grundlegend ist es so, Utopie ist eine Wortschöpfung. Sie wird im 16. Jahrhundert erfunden und verbindet halt den Nicht-Ort mit dem guten Ort sozusagen. Und die wurde damals von so einem britischen Intellektuellen und erfunden, Thomas Morris, der in seiner Utopie sich eine Insel vorgestellt hat. Und das Spannende ist halt auch, als die Utopie, wie er sie skizziert hat, war Sklaverei auch Teil seiner Utopie. Also als entstehungsgeschichtliche Sache kann man schon sehen, dass es in dieser, wie sich Utopien entwickelt haben, dass es einen Zusammenhang gibt mit den Vorstellungen von, okay, wir erobern die Welt, wir entdecken neue Räume und wir stellen uns Utopie als einen Nicht-Ort vor, der noch zu entdecken ist, also im besten kolonialistischen Sinne von uns dann erst noch geschaffen und entdeckt wird. Und im Laufe der Zeit haben sich Utopien, hat unterschiedliche Wandlungen auch gegeben. Ich glaube, so die andere Orte, die andere Art von Utopien neben Raumutopien, also ein anderer Ort, sind Zeitutopien. Da ist es nicht unbedingt ein anderer, nicht existenter Ort, irgendwie auf einem fernen Planeten oder eine zu kolonisierende Insel oder was weiß ich, die vorgestellt wird, sondern es ist eher eine Hoffnung auf eine goldene Zukunft, eine Hoffnung, dass wir die Erlösung und vielleicht auch so etwas wie den Himmel auf Erden oder über den Fortschritt, den wir gemeinsam kreieren, dass wir da für unsere Zeit, also in der fortschreitenden Zeit, eine Utopie schaffen. Die sonstige Unterscheidung, die es oft gibt bei Utopien, sind so Form, Inhalt und Funktion. Wir haben uns hier bei unserer Diskussion hauptsächlich auf die Funktion, also warum brauchen wir vielleicht überhaupt eine Utopie oder warum nicht, konzentriert. Weil Inhalt erschien uns halt, wie wir auch noch rausarbeiten werden, irgendwie als zu aufgeladen mit, ich schaffe dann sehr stark wieder eine normative Setzung von so hat die befreitere Gesellschaft zu sein. Und auf einer Formebene irgendwie da so grobe Beschreibungen zu machen, scheint uns auch nicht besonders fruchtbar für die Diskussion. Genau, und wichtig ist auch eigentlich nochmal zu betonen, Utopie, das ist jetzt kein Konzept, was primär aus der politischen Theorie oder so was kommt, sondern es ist hauptsächlich als literarisches Genre auch entstanden. Nur wir können diese Form von Denken halt, oder das Konzept, was oftmals hinter diesem Denken steckt, auch in politischen Theorien und Programmen wiederfinden. Genau. Also Utopien so als Konzept sind primär nichts Emanzipatorisches. Es gibt auch neoliberale Utopien, man könnte auch Sachen wie das Tausendjährige Reich als eine Utopie der Faschisten bezeichnen. Die Frage ist halt, wie wird es gemacht sozusagen? Es gibt nicht die Utopie und die ist per se so und so, sondern Utopien müssen immer im Plural gedacht werden. Kritik an Utopien kam auch schon früh auf, auch von linker Seite. Beispielsweise Bakunin hat oftmals die Utopien, wie er vielleicht ja auch in einem Text mitverfolgen konnte, als Gefahr angesehen, dass die Verlängerung der Gegenwart in die Zukunft einfach passiert. Oder auch Marx hat dem dann gegenübergestellt eine Wissenschaftlichkeit. Wir haben dann einen geschichtlichen Determinismus und der führt uns dann irgendwo voran. Ich finde es spannend, dass da trotzdem mitunter gleiche Elemente drin sind wie in manchen Utopieverständnissen. Also die Vorstellung, dass Geschichte immer auf etwas zusteuert. Und irgendwann, die befreite Gesellschaft. Als wäre es ein Automatismus, sei es den jetzt pseudowissenschaftlich marxistisch begründet oder irgendwie utopisch. Aber es haftet dem immer so eine Notwendigkeit an. Und dann kommt die Erlösung. Noch kurz als im Übergang zur Jetztzeit, so in den 60er, 70er Jahren gab es nochmal ein Hoch an Publikationen zu Utopien. Manche Leute sagen auch, wir sehen eher auch, wenn es bestimmte Bewegungshochs gibt, dass dann eine Vielzahl von utopischem Denken, dass dann utopisches Denken floriert. Ernst Bloch ist da vielleicht noch zu nennen, der mit dem das Prinzip Hoffnung sich sehr intensiv mit Utopie auseinandergesetzt hat und in gewisser Weise auch den Übergang darstellt zu bestimmten Formen von postmoderneren Utopien, die nicht mehr so stark darin verhaftet sind, ein paradiesisches, was weiß ich, zu denken, sondern ganz klar auch sagen, auch zu Bloch, du bist auch in einem männlich-marxistischen Denken verhaftet, wir müssen Utopien anders denken, damit wir sie überhaupt benutzen können, vielleicht als emanzipatorisches Instrument des Widerstands. Das heißt, in dieser Entwicklung wurden in der heutigen Vorstellung viele Utopien partikularer. Also es geht dann nicht mehr um das eine andere, die eine komplette Gesellschaft, sondern die Betonung liegt auf einem utopischen Denken, was auf Unfertigkeit aus ist. Also gesagt wird, es gibt nicht diesen Endzustand der Befreiung und dann sind wir alle glücklich sozusagen. Und vielleicht, was allen Utopien in dieser Art gemeinsam innewohnt, ist es, dass sie vielleicht auch einen Ort von Emotionalität sind, die in politischer Theorie sonst nicht so den Raum findet. Also es ist eben nicht alles rational, dieses Unbehagen mit dem Hier und Jetzt und der Wunsch, dass es anders wird aus der Erfahrung von Leid und Unterdrückung so, das mitunter dann vielleicht neben Resignation halt auch zulässt, dass ich denke, ich will nicht, dass es so bleibt und ich beharre darauf, dass diese Fremdzuschreibungen, die gemacht werden, die ja auch noch einfach ein wichtiger Bestandteil von herrschaftlichen Strukturen sind, eine Frau hat so und so zu sein, ein Mann hat so und so sein, die Geschlechterbinarität so, da auszubrechen und zu sagen, nein, es geht anders. So, ich glaube, das ist mitunter ein Kern, der vielen Utopien eigen ist, nur ist nichts per se, ich kann daraus auch neoliberale Sachen ableiten. So, ich muss nicht auf einen emanzipatorischen Gedanken darauf kommen, dass ich sage, die Gegenwart ist scheiße, sozusagen. Genau. Das wäre von meiner Seite eine grobe Einführung in ein paar Eckpunkte, die wir mit Utopie identifizieren oder die für uns spannend waren. Als nächstes, ich zeige in die falsche Richtung, als nächstes geht es zuerst schwerpunktmäßig um Utopie als Gesellschaftsentwurf. Was sagst du, Jan? Naja, meine Aufgabe ist heute ein bisschen an der Utopie rumzunörgeln und das werde ich jetzt mal versuchen. Ich habe nicht so ein prinzipielles Problem jetzt mit allen Utopien. Ich finde, in der Kunst oder in der Literatur hat Utopie durchaus ihre Berechtigung, ihren Ort, weil sie auch dort was demonstrieren kann, nämlich dass unser Gefangensein in der nicht utopischen Gegenwart. Das ist auch in Beanies Buch, steckt das drin und wird da angesprochen. Und ich finde, so als Gegenfolie zur Gegenwart, wie gesagt, in der Kunst oder in der Literatur hat es durchaus seinen Stellenwert. Ich finde nur als Objekt revolutionären Begehrens oder als Maßstab wie politische Praxis, woran sich politische Praxis orientieren sollte, ist sie ungeeignet. In dem Buch, was wir in der Vorbereitung gelesen haben von Bini Adamczak bzw. Revolution, nennt sie auch zwei ganz gute Argumente, wie ich finde, gegen Utopien. Das erste ist, dass Utopien ja eine Zukunft beschreiben sollen, die sich wesentlich oder radikal von der Gegenwart unterscheiden, beziehungsweise bei linken Utopien halt eben eine freie Gesellschaft skizzieren sollen. Gleichzeitig sind sie ja in der Gegenwart in unserer Gesellschaft entstanden, was dann immer das Problem mit sich zieht, dass in diesen Gesellschaftsentwürfen, in diesen Zukunftsvorstellungen gesellschaftliche Erscheinungen der Gegenwart für unveränderbar gehalten werden, also weil sie halt eben als angeblich übergeschichtlicher Teil des Menschen sozusagen verstanden werden oder weil sie auch einfach als allgemein wünschenswert angenommen werden. Und das wird dann in der Utopie fortgeschrieben. Wenn man sich ältere Utopien anguckt, finde ich, dann kann man das immer ganz gut erkennen, wie lachhaft das Geschlechterbild dort ist zum Beispiel, mit welcher Selbstverständlichkeit, Kai hat das schon angesprochen, Sklaven nicht als Menschen betrachtet werden und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist es in der Zeit, in der das geschrieben wurde, halt eine total weit verbreiterte Annahme gewesen. Das bedeutet, man nimmt immer diese Gegenwart mit rein in die Zukunft und kann sich nie völlig lösen, sozusagen, und kann nie frei die freie Gesellschaft skizzieren, weil man eben immer die Wünsche und Bedürfnisse und Vorstellungen der Gegenwart in die Zukunft projiziert. Der zweite Punkt, den Bini kritisiert oder den sie aufgreift, ist, dass sie sagt, die Utopie, dass sie nicht den realen Bedürfnissen der Menschen dient. Also, dass die, in anderen Worten, die Menschen zur Utopie passen müssen und wenn sie nicht passen, werden sie eben passend gemacht. Also man malt sich eine zukünftige Gesellschaft aus, eine befreite Gesellschaft, in der die Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise zueinander verhalten, in der sie in bestimmten Institutionen oder auch nicht in Institutionen irgendwie sich organisieren. Und dazu stellt man sich einen entsprechenden Menschen vor. Und dieser entsprechende Mensch muss sich muss sozusagen in diese Welt passen. Und wenn man diese Utopie als Fernziel hat und als Überlegung irgendwie, wohin die Menschheit sich entwickeln soll, dann kann es halt sehr schnell autoritäre Züge annehmen. Also Stichwort Umerziehungslager ist halt auch kein Zufall, dass es Umerziehungslager heißt, weil dort eben Menschen der utopischen Hoffnung sozusagen angepasst werden sollen. Ein anderes Motiv, was auch bei Bini drinsteckt, aber auch in einem anderen Text, den wir, also in vielen Utopie-Vorstellungen, wir haben noch einen anderen Text in der Vorbereitungsgruppe gelesen von Paulo Freire, das ist so ein brasilianischer Pädagoge und er hat auch einen Text über Utopien geschrieben und da kommt was vor, was auch in Binis Buch vorkommt, nämlich die Vorstellung von einer Utopie als Bauplan. Und er schreibt in seinem Text zur Utopie, von derselben Art, also ist jetzt das Zitat, von derselben Art, wie der Handwerker in seinem Kopf die Zeichnung dessen hat, was er in seiner Werkstatt produzieren wird, haben wir Frauen und Männer, wie zum Beispiel Arbeiter oder Architekten, Ärzte oder Ingenieure, Physiker oder Lehrer, ebenfalls mehr oder weniger die Zeichnung von der Welt, in der wir leben möchten, im Kopf. Dies ist die Utopie oder der Traum, der uns zum Kampf anstiftet. Auch Bini spricht in dem Buch vom Bauplan, kritisiert das, versucht aber gleichzeitig die Utopie zu retten. Also sie meint, naja, der Bauplan, das ist schon irgendwie problematisch, aber man müsse ihn halt ändern, so dass er zu den Menschen passt. Er muss sich eben immer wieder angleichen können, diese Utopie, dieser Bauplan an die Menschen. Dann wird das vielleicht noch was mit der Utopie. Oder man müsste vielleicht das Verhältnis von in dieser Idee irgendwie, die Gesellschaft ist ein Haus und man hat dafür einen Bauplan. Man muss dann vielleicht eher das Verhältnis von Mensch zu Haus oder von Mensch zu Mensch in den Blick nehmen. Aber diese Idee, dass die Gesellschaft ein Haus ist oder sein könnte, in der die Menschen leben, die ist halt Quatsch, würde ich sagen. Die Gesellschaft ist kein Haus. Die Gesellschaft ist nicht überblickbar. Wir können keinen Bauplan der Gesellschaft erstellen oder eine Idee davon, wie Gesellschaft funktionieren sollte, entwerfen und danach dann die Menschen sich richten lassen. Das ist einfach nicht möglich. Es ist auch meiner Meinung nach nicht wünschenswert. Möglich ist es aber auch deshalb nicht, weil ich mir schon nicht vorstellen kann, wie wir hier im Raum sitzen, was eure Wünsche, eure Bedürfnisse, eure Erfahrungen und so weiter sind. Aber es gibt noch Milliarden weitere Menschen, die in diesem Bauplan für die Welt, die wir erschaffen wollen, sozusagen Platz finden müssten. Und ich finde das eine absolut unrealistische Vorstellung der Welt. Ich glaube, die Welt ist unübersichtlich, nicht zu durchdringen. Das ist schwierig, aber das müssen wir anerkennen. Und ich glaube, viel Leid wurde in dieser Welt auch erzeugt dadurch, dass Menschen versucht haben, diesen Bauplan der Gesellschaft zu entschlüsseln, ihn zu finden und vermutet haben, dass das überhaupt möglich ist. Ich würde behaupten, dass das Denken aus sich selbst heraus nicht die Zukunft entwerfen kann. Niemand kann sich hinsetzen, sich eine Gesellschaft vorstellen und sie wäre ein lebenswerter Ort. Das ist nicht möglich. Wir werden immer Orte erschaffen, die für viele, viele Menschen nicht lebenswert sind. Was wir versuchen müssen, ist stattdessen die Modalitäten, wie eine freie Gesellschaft sein soll, sich im Lauf der Veränderung sich selbst finden zu lassen. Ein Beispiel dafür, das ich anführen möchte, was auch, finde ich, keine unwesentliche Entdeckung war, Entdeckung aber eben und nicht Erfindung, sind die Räte. So, dass Räte zum Beispiel in der Pariser Kommune oder vorher auch schon oder in der Russischen Revolution sich entwickelt haben, das war etwas, was sich in der Handlung, in dem Laufe der Revolution sozusagen selbst entwickelt hat. Es gab nicht das Konzept, es gab nicht die Leute, die sich vorher, bevor es die ersten Räte gab, diesen Plan gemacht haben, so könnten wir zusammen handeln und so könnten wir die Gesellschaft verändern. Ja, ich glaube, in einem größten Teil der Kritik halt an diesen althergebrachten Utopien würde ich dir zu einer gewissen Weise auch zustimmen. Ich finde es trotzdem spannend, halt diese Utopien genau darin halt zu betrachten, irgendwie zu sehen, okay, ja, genau dieses Verhaftetsein sozusagen hat uns wieder ins Unglück gestürzt. Oder halt sich auch darin bewusst zu werden, okay, das Erlösungsdenken auf eine bessere Zukunft oder ich mache mir jetzt den Plan aus der Analyse für die allumfassende Weltrevolution, dass das zum Scheitern verurteilt ist, zum Glück auf jeden Fall. Und ich sehe auch genau die Gefahr darin, dass es halt wieder das gleiche Muster, dass auf dem Reißbrett entwerfe ich irgendwelche krassen Visionen von sozialistischen Planbauten, in denen wir dann alle ganz glücklich leben und das sind letztendlich nur die Wohnsilos von morgen, wo die größte Ausgrenzung mitunter stattfindet. Ich glaube, mir ist es halt trotzdem wichtig zu versuchen, von dem Stadium der reinen Kritik sozusagen versuchen weiterzudenken und sozusagen die Utopie auf eine Art und Weise vielleicht oder versuchen die mit hinüberzunehmen in Konzepte, die halt eben nicht so das reproduzieren, was du dargestellt hast. Auch weil ich denke, dass jede Kritik, also aus der Analyse der Verhältnisse, ja immer auch schon eine Positionsbestimmung für die Zukunft enthält. So, die Art und Weise, wie ich etwas kritisiere oder von dem Standpunkt aus, von dem ich es kritisiere, deutet implizit auf eine Zukunft hin, in der eine bestimmte Realität keinen Platz mehr hat, sozusagen. Wenn ich die Lohnarbeit auf eine Art und Weise kritisiere, impliziert das, dass ich eine Gesellschaft vorstelle, in der diese Art, unser Leben zu, unsere, also die Sachen, die wir brauchen, zu produzieren und zu uns zu reproduzieren, anders organisiert ist. Ich muss dafür noch nicht so einen genauen Plan haben, aber ich glaube, dass es schon, dass wir uns die Arbeit machen müssen und vielleicht dann doch eher genau in diesem beständigen kritischen Hinterfragen und aus der Bewegung sich rauslösenden Prozess, nicht mit der befreiten Gesellschaft als Endziel. Denn ich glaube tatsächlich, dass noch nie irgendwie eine kontinuierliche Bewegung irgendwie es geschafft hat, das Bestehende zu verändern, nur mit der Kritik. Sondern ich brauche immer auch einen halbwegs konkreten Plan. Vielleicht reicht auch eine vage Ahnung, was an die Stelle denn treten könnte, sozusagen. Sobald ich die Ebene von, okay, ich mache mir ein konkretes Ziel für meine Politgruppe oder mein Viertel oder meine Stadt, ich meine, da hört es ja schon irgendwann auf, finde ich schwer zu denken, zu sagen, okay, diese Prinzipien, die ich in meiner Praxis habe, möchte ich verallgemeinern. Vielleicht geht es nicht um das Verallgemeinern, aber es geht schon darum, systematische Leerstellen aufzuzeigen, die eine strukturell andere Möglichkeit aufmachen. Das war so ein bisschen der Teil zur Utopie als Gesellschaftsentwurf. Und Kai hat es ja eben schon angesprochen, es gibt auch die Idee, dass Utopie sozusagen, wie wurde es formuliert, die begründete Hoffnung darauf ist, dass eine freie Gesellschaft möglich ist. Und Otto Rühle war Kommunist und Berater des mexikanischen Erziehungsministeriums. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es so viele Pädagogen sind, die sich mit Utopie beschäftigen. Und er hat 1935 ein Buch geschrieben, was ziemlich einflussreich war zu der Zeit. Das hieß Mut zur Utopie. Und in dem Buch schrieb er über die Funktion der Utopie. Die Utopie wirkt als Zaubertrank der Ermutigung. Ihr Wert liegt nicht in ihrer Richtigkeit. Er liegt in ihrer psychologischen Wirkung auf die Genossen seiner Zeit. Das meinte er positiv. Ich war echt oder bin auch immer noch ziemlich schockiert von so einem immens instrumentellen Verhältnis zu der Vorstellung der befreiten Gesellschaft. Also, weil was bedeutet das im Umkehrschluss? Was, wenn man eine Utopie entwirft, wenn man eine Vorstellung der befreiten Gesellschaft, so abstrakt die auch sein mag, entwickelt, aber die mobilisiert nicht? Bini schreibt in ihrem Buch am Ende des Kapitels, was wir auch hier irgendwie vorher als hochgeladen hatten, solange Kommunismus eine Welt ist, in der Kommunistinnen nicht leben können, sollte es nicht verwundern, wenn sie wenig Anstalten machen, ihn zu erreichen. Also die Kommunistinnen wenig Anstalten machen, den Kommunismus zu erreichen. Und da dachte ich mir, naja, das mag ja sein, aber wir sind, wenn wir jetzt Kommunistinnen und Kommunismus eben als Chiffre für die freie Gesellschaft und Menschen, die eine befreite Gesellschaft, eine radikal bessere Gesellschaft erreichen wollen, wenn wir das eben als Chiffre begreifen, dann dachte ich mir, naja, wir mögen ja auch Kommunistinnen sein unter Umständen, aber wir sind halt eben auch Reaktionäre, wir sind halt auch kleine Chefs, wir sind halt auch Macker. So, wir sind nicht schon die Subjekte des Kommunismus in diesem Moment schon. Und wie könnte es sein, dass das die Utopie ist, die uns mobilisiert, wenn wir doch nicht so sozialisiert sind für diese Welt, sondern eben in einer ganz anderen Welt sozialisiert sind? Und ist es dann nicht eigentlich nachvollziehbar, dass die Utopie einer befreiten Gesellschaft uns Angst macht, uns auch abstößt, weil sie Selbstverständliches, was scheinbar Selbstverständliches, was tief in unserem Unbewussten steckt, halt in Frage stellt und innere Konflikte auslösen muss, weil es ja nicht die Welt ist, die Subjekte wie uns als Konkurrenz, die in einer Konkurrenzgesellschaft aufgewachsen sind, in einem Patriarchat, die uns irgendwie, in der wir uns irgendwie zu Hause fühlen, tatsächlich. Sollten wir also eine andere Utopie entwerfen, die dann den Gewohnheiten und Ansichten mehr entspricht, besser mobilisiert, mehr Hoffnung erzeugt, wenn es darum geht, Hoffnung? Ist Utopie dann eine Reklame, frage ich mich? Ist Hoffnung dann nur noch ein Slogan? Das fiel mir dann ein. Barack Obama, Hope, so war einer seiner drei großen Plakate, 1 Million Mal gedruckt und aufgehangen und ja auch kein Flop gewesen, sondern das Ding war ein Kassenschlager, das hat eingehauen. Ich glaube, wir sollten, oder ich möchte die Hoffnungslosigkeit, in der wir leben, anerkennen. Wir haben den Planeten irreparabel beschädigt und wir werden ihn weiter beschädigen. Es spricht wenig dafür, dass sich das ändern wird in der Zukunft, und es spricht auch wenig dafür, dass die Menschen sich in absehbarer Zeit nicht weiterhin so viel Schaden selbst und anderen zufügen werden. Ich kann mir ehrlich gesagt eine wesentlich bessere Gesellschaft, geschweige denn eine befreite, im Moment, in dem wir leben hier, nicht vorstellen. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so. Und ich finde es wichtig, diese Hoffnungslosigkeit anzuerkennen, statt uns irgendwie verzweifelt Märchen über eine Gesellschaft zu erzählen, die wir nicht erleben werden. Und die deutsche Sprache ist da sehr, finde ich, sehr, sehr korrekt mit dem Wort der Enttäuschung. Ich finde, das ist halt eine Enttäuschung, diese Hoffnung zu verlieren. Aber in dem Wort Enttäuschung steckt halt auch Täuschung drin. Dass man halt geglaubt hat, dass etwas ist oder sein kann, was vielleicht nicht ist oder sein kann. Ja. Du bist ja Gott sei Dank auch für die aufmunternden Worte. Ja. Ein herzhaftes Jein würde ich darauf antworten. So, ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch einer der schwierigsten Punkte für mich, manchmal genau diese Hoffnungslosigkeit ein Stück weit anzuerkennen. Und dennoch bleibt für mich die Frage, was folgt darauf sozusagen? Ich kann eine Absage erteilen an die Hoffnung, dass ich persönlich in meinem Leben sozusagen bestimmte wesentlich utopisch oder revolutionär veränderte, verbesserte Bedingungen erreichen werde. Dazu bin ich tatsächlich selbst zu pessimistisch. So. Nur, ich würde trotzdem darauf bestehen, ich brauche die Hoffnung. So, ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden, ich weiß, ziemlich sicher kann ich mir vorstellen, dass ich es nicht erleben werde. Das heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Und für mich ist eine Transformation von einem utopischen Denken deshalb wichtig, weil es für mich einfach beinhaltet, die Zustände, die uns halt alltäglich aufgedrückt werden, darauf zu beharren, dass es anders gehen kann. Das heißt nicht, dass ich den fertigen Entwurf in der Tasche habe, das heißt nicht, dass ich nicht auch hoffnungslos sein kann. Die Frage wäre es vielleicht, wie kann ich andere Zugänge sozusagen finden, die halt nicht mehr so einem mobilisierenden, träumenden, also das finde ich auch zu Recht problematisch sozusagen, die Hoffnung als, oh, es wird schon irgendwie alles immer irgendwann besser werden, so. Schwierig, vieles spricht dagegen sozusagen. Und dennoch merke ich, dass bei mir Hoffnung auch immer aus einer Erfahrung kommt von, ich will diese Zustände nicht mehr ertragen. Und es muss nicht, vielleicht ist eher das Ziel, dann auch eine mehr Zuversicht zu gewinnen als Hoffnung. So Ernst Bloch unterscheidet das dann auch. Hoffnung, sagt er, muss zwangsläufig enttäuscht werden. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, was man bei Utopien kritisieren muss, dass sie potenziell immer totalitär sind. Wenn ich mir aber eine Hoffnung konstruiere, die ich notwendigerweise enttäusche, sozusagen, und eine Bewegung von Veränderung mir vorstelle, in der beinhaltet ist, dass, wie bei Bini, nach der Revolution nicht alles gut ist, sozusagen, dass ich mir nicht vorstelle, okay, dann ist die Erlösung da, dann glaube ich, ist es möglich, dass es das rüber zu in ein anderes Format zu machen, was halt auch emanzipatorisch sein kann. Ich glaube, für mich ist klar, brauchen wir Utopien? Also ich weiß es nicht genau. Wir brauchen sie, glaube ich, nicht unbedingt. Vielleicht brauche ich sie. So. Sind Utopien was Emanzipatorisches? Nein, nicht unbedingt. Aber sie können auch emanzipatorisch sein. Das kommt darauf an, wie wir sie denken, welche sonstigen theoretischen Grundannahmen in solche Utopien mit reinfließen. Und ich finde es, glaube ich, auch wichtig, Utopien als genau diesen Ort anzuerkennen, der bei mir dieses Diffuse, dieses noch nicht ist. Ich weiß es nicht so. Ich habe ein Unbehagen mit dem, was da ist. Ich weiß nicht, wie es vielleicht anders sein könnte. Ich weiß aber, dass es anders geht, aus historischen Erfahrungen oder auch letztendlich vielleicht dann aus einem Trotz, aus einer eigenen Erfahrung von Widerstand, von Verweigerungshaltung. Und ich glaube, dass deshalb Utopien trotzdem lohnenswert sind, allein um als Indikator für das, wer entwirft welche Utopie, so da wachsam zu sein. Ist es eine Utopie, wo Sklaverei und Patriarchat irgendwie immer noch bestehen sozusagen? Wie wird das skizziert? Wie totalitär ist das? Und dass man halt trotzdem einfach aus dieser Form oder aus diesen Utopien viel darüber lernen kann, was die Realität ist sozusagen. Also an dem, was fehlt. Was fehlt mir denn? Und einfach aufgrund dieser Leerstelle zu beleuchten, zu sagen, okay, nee, ich behalte mir dieses utopische Denken als wirklich begründete Hoffnung, die enttäuscht werden muss, aber trotzdem. Es folgt der Recap. Herzlich willkommen zum zweiten Recap von dem Debattenabend von Wilhelmsburg Solidarisch. Recap, das heißt, wir setzen uns nach der Veranstaltung, die wir gemacht haben, nochmal zusammen, um gemeinsam zu diskutieren, zu rekapitulieren. Wie war der gestrige Abend? Was ist uns aufgefallen? Was haben wir mitgenommen? Und teilen das mit euch. Eine Sache, die mir gestern in der Diskussion aufgefallen ist und die häufiger vorkam, sowohl in meiner Kleingruppe als dann auch nochmal in der großen Runde, war, dass Ziele oder Fernziele und Utopien verglichen wurden. Ich würde auch sagen, ein bisschen verwechselt wurden. Und es manchmal fast schon so anklang, wer keine Utopien hat, der hat auch keine Fernziele oder kann die nicht formulieren. Und das fand ich ganz interessant, dass diese Rolle offensichtlich Utopie für Menschen spielt, nämlich, dass sie sich so eine Gesellschaft versuchen vorzustellen als Ankerpunkt in der Zukunft, nach der sie dann irgendwie ihre Politik ausrichten können. Und ich finde, das macht ja schon einen immensen Unterschied, ob ich Ziele formuliere, die ja dann eben nicht unbedingt was darüber aussagen müssen oder auch nicht sollten, finde ich, wie die ganze Gesellschaft aussehen soll, sondern Ziele sind ja erstmal, können sich ja auf einer ganz anderen Ebene erstmal befinden, dass sie eben nicht versuchen zu artikulieren für andere oder für den Großteil der Gesellschaft, wie die zu leben haben oder leben sollten in meiner Vorstellung, sondern einfach erstmal von der Eigengruppe her denken und von der Eigengruppe her das artikulieren, was man eben möchte, was man durchsetzen möchte. Und sehe da auch ein bisschen so ein Missverständnis und finde das ja auch eine der Gefahren der Utopien, dass sie versuchen eben für die ganze Menschheit das zu formulieren, was aber nur aus einem ganz partikularen Standpunkt aus formuliert wird und sich diese Partikularität oder diese Subjektivität nicht vollständig einzugestehen. Ja, und ich fand auch das ist halt spannend zu sehen, wie das teilweise auseinanderklafft von Leuten, die halt die Utopie als etwas sehen, woran, was ihnen denn noch Hoffnung gibt, woran sie konkret festhalten wollen, und Menschen, die halt eher den Ansatz haben von, okay, ich brauche das nicht, mir reicht die Wut auf die bestehenden Verhältnisse, es gibt genug Scheiße, die ich in der Gegenwart kritisieren kann, um politisch oder gesellschaftlich handlungsfähig zu werden. So, dass es da einfach unterschiedliche Ansätze gibt und auch ja, teilweise, ja, ich glaube, das muss sich nicht entgegenstehen sozusagen, dass es Leute gibt, denen ein utopisches Bild, wenn es denn nicht irgendwie jetzt so total totalitär konzipiert ist, Kraft für die Auseinandersetzung gibt, aber dass dennoch der Fokus, dass vielleicht die Frage, brauchen wir eine Utopie, wofür, also brauchen wir eine Utopie, um handlungsfähig zu werden und kämpfen zu können, von den meisten Menschen andersherum beantwortet werden kann oder wird sozusagen. Sondern handlungsfähig werde ich aus den Erfahrungen, aus der konkreten kollektiven Organisierung, aus der Solidarität, die ich im Alltag bekomme, und halt eben nicht über das Bild, ich glaube an die befreitere Gesellschaft irgendwann irgendwo, dass das mir unbedingt so Kraft gibt. So. Was ich da sehr spannend fand, das war sozusagen nach der Veranstaltung, als wir noch draußen in der Runde standen, da gab es auch ein sehr schönes Beispiel, wo es eigentlich darum ging, um die Politisierung von Menschen, welche Rolle sozusagen Utopien da gespielt haben. Und da war eigentlich so als Beispiel genannt, so ja, okay, wurde halt im autonomen Zentrum erstmal politisiert. Aber das Wichtige war sozusagen daran, dass man erstmal gemerkt hat, es kann auch anders funktionieren. Das fand ich sehr spannend, dass es eigentlich immer in Verbindung mit Utopien gebracht wurde, wo Utopien erstmal sozusagen aufzeigen sollen, ja, es kann auch anders funktionieren. Wobei ich halt an dem Beispiel eigentlich sehr schön fand, dass es halt aber ein sehr konkretes Beispiel war, also wo sozusagen erfahrbar war, wie dass es erstmal irgendwie anders funktionieren kann. Zu dem Abend generell hatte ich mir noch so gedacht, dass ich fand ihn sehr schön. Es ist jetzt zu meiner Meinung zu Utopien jetzt nicht so viel Neues erstmal dazu gekommen. Ich denke, dass es auf jeden Fall komplexer ist. Also ich habe immer noch so, für mich würde ich Utopien immer noch nicht als politisches Programm verstehen. Also dass man sich halt irgendwie eine Utopie ausdenkt, sagt, da möchten wir jetzt hin. Aber ich finde es halt total wichtig, dass es sozusagen Utopien weiterhin in der Literatur, in der Kunst gibt, um zu argumentieren, dass es anders sein kann. Also sozusagen eine Natürlichkeit von etwas erstmal wieder aufzuheben. Das muss nicht so sein. Und das finde ich total wichtig. Und das hatte ich so das Gefühl, das wurde auch in der Diskussion bestätigt, dass sozusagen Utopien diesen Aspekt auch immer wieder haben von einer Kritik. Mir ging es ja die ganze Zeit so, dass ich nicht verstanden habe, wozu ich das Thema Utopie brauche und keinen Zugang gefunden habe. Und glaube ich, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, die ganze Zeit dachte ich, habe doch meine politischen Ziele. Warum brauche ich da jetzt irgendwie eine Utopie? Weil ich weiß ja, in welche Richtung ich kämpfe. Und wir haben in der Debatte nach der Debatte, wie das dann so schön ist, nicht vor der Tür, sondern ja, auch vor der Tür, dann nochmal darüber diskutiert, was denn das Positive daran ist. Und du hast erwähnt, dass es sinnvoll ist, eine Utopie zu haben, weil die einem so ein bisschen Emotionalität halt nochmal bietet. Und da war ich so, ah Mensch, das ist ein Punkt da drin, weil natürlich mein politisches Ziel, jenseits von der Frage der Wut, dass ich jetzt sauer auf was bin und mit einer Motivation das bekämpfen und verändern will und eine Vorstellung habe, wohin, nochmal so ein ausgemaltes Bild von einer Utopie, die mein Ziel sozusagen romanhaft umranken kann, da irgendwie Emotionalität mit reinbringen und gleichzeitig aber auch Ästhetik. Und ich finde, das bestätigt so ein bisschen die eine These zu sagen, naja gut, Utopien haben ihren Raum in der Kunst und in der Literatur. Und ich glaube, deswegen kann ich auch nicht diesen Zugang so gut finden, warum ich in der politischen Debatte mich mit der Utopie auseinandersetze. Und hatte mit jemandem gestern noch die Diskussion darüber, ja, aber brauchen wir nicht gerade in Zeiten, wo viele Leute frustriert sind, vielleicht auch die Utopie? Und wir kamen so ein bisschen zu dem Ergebnis, dass es erstmal wichtig ist zu verstehen, warum denn die Frustration so groß ist oder warum wir so durchdrungen sind von dem Individualismus und dem Zweifel, dass wir es nicht schaffen zu kämpfen, und lieber erstmal daran anzusetzen und vielleicht in der Praxis was zu verändern, als so ein großes Bild der Utopie zu entwerfen, wo man im Zweifelsfall auch nur wie das Reh vorm Wald steht und scheitert. Ja, ich finde für mich diese, das, was du angesprochen hast, die Emotionalität, ich finde es vor allen Dingen da spannend, dass die Utopie, ob ich sie jetzt brauche oder nicht, ob ich sie selber entwerfe oder nicht, es gibt ja Utopien, Leute entwerfen Utopien. Und zu sehen, dass ich halt, einerseits zu sehen, aus welche Leerstelle von dem, was fehlt, dort beleuchtet wird, und halt für mich auch zu sehen, dass es halt oftmals vielleicht genau halt, wie du meinst, der Ausdruck dessen ist, was an politischer, in politischer Theorie, an Emotionalität vielleicht keinen Platz hat oder vielleicht auch mehr dem unbewussten, exzessiven Hoffen, Wünschen, Begehren entspricht, was sich dann im Utopischen ausdrückt. Was mitunter auch gefährlich sein kann, wenn ich jetzt nur nämlich in so ein gefühlsmäßiges, oh, ich sehne mir aber das und das herbei, genau, aber was ein Stück weit halt über ein rationalisiert zu fassendes hinausgeht. Und das ist für mich halt, glaube ich, eher so das, was ich auch viel mitnehme, dass Utopien einfach sehr stark einen Ausdruck dieses noch unfassbaren, noch nichts sind, wenn sie denn im. Ja. Aber mir fällt sozusagen da auf, dass das eigentlich vielleicht auch einfach eine Kritik an unserer bisherigen politischen Praxis ist. Dass da, wenn da Emotionalität nicht aufgehoben ist und das sozusagen in die Utopie verlagert wird, dass das würde ich als Problem sehen. So. Das wäre für mich dann, da kann man sozusagen das Kritische von Utopien sehen, dass sie sozusagen sogar die eigene politische Praxis kritisieren. Und das finde ich das Spannende an Utopien dann wiederum. Wir hatten ganz kurz gestern über dieses Adorno-Zitat gesprochen, die Utopie wäre, korrigiere mich, wenn ich es falsch zitiere, die weniger Angst zu haben, unterschiedlich zu sein. Und eine Genossin hatte gestern sich die Frage gestellt, ob man denn so viel Angst davor haben müsse, eine Welt zu entwerfen, in der man einen Platz für alle denkt, weil alle so unterschiedlich sind, weil vielleicht nach dem Ende der furchtbaren Verhältnisse und in der Utopie wir ja alle doch irgendwie gleicher wären und als Gleiche sozusagen einfacher unseren Platz finden würden. Und deswegen hatten wir nochmal über dieses Adorno-Zitat gesprochen, weil ich glaube, das ist genau das. Wir haben einfach, wir sind unterschiedliche Menschen und wir können dieses Haus, von dem Binia Damczak in ihrem Text spricht, nicht entwerfen. Und die Vorstellung, dass wir am Ende nicht mehr partikulare Einzelwesen, dass wir nicht mehr unterschiedliche Einzelwesen mit Partikularinteressen sind, sondern nur noch eine gemeinsame Masse, wäre eine Horror-Utopie, glaube ich. Ich denke auch. Kommunismus ist für mich eine Gesellschaft, in der wir endlich unsere Konflikte austragen können. Also, und die Konflikte eben nicht gelöst, in Anführungszeichen, werden, dadurch, dass die Partei gewinnt, die mehr Macht hat. Und das ist auch so ein Problem mit diesen utopischen Vorstellungen für mich, dass sich da eine gewisse Harmonie vorgestellt oder ersehnt wird, statt zu lernen oder das auch erstrebenswert zu finden, konfliktfähig zu werden und Konflikte anders auszuhandeln. Das wird wahrscheinlich historisch der Moment gewesen sein, wo Leute aus der Praxis die Räte entwickelt haben, eben um solche Konflikte dann auszutragen. Ja, wahrscheinlich, tatsächlich. Ja. Auch, wie man sagte auch in der Diskussion, er hat manchmal das Gefühl, dass Utopie konsumiert wird von Leuten und war sehr erbost darüber, dass die Verhältnisse doch eigentlich als Antrieb reichen müssten. Das fand ich auch nochmal interessant, dass da offensichtlich also neben politischen Unterschiedlichkeiten, glaube ich, gibt es auch einfach individuelle Unterschiede, die dazu führen, dass wir eben empfänglicher für utopische Vorstellungen sind oder weniger empfänglich. Wir haben am Ende so eine Aufstellung gemacht noch, wo wir rauskamen, dass ungefähr 2/3 der Anwesenden oder 60% vielleicht auch nur für sich sagten, ja, wir brauchen Utopien. Also schon eine deutliche Mehrheit. Und das spricht offensichtlich was an in den Menschen, was ihnen, wie ihr schon gesagt habt, was ihnen sonst verwehrt wird oder was ihnen sonst fehlt in politischer Praxis. Und ich würde das aber eher als Ansporn verstehen, was dieses andere zu entwickeln und zu finden und nicht so sehr, dass wir jetzt mehr Zeit und Gedanken in die Ausformulierung unserer Utopien stecken müssten. Weil ich schon auch finde, dass Hoffnung oder Zuversicht bei mir entsteht ja eher, wenn ich andere Menschen kämpfen sehe und sich meine Bedürfnisse in ihren Kämpfen spiegeln und ich die Hoffnung habe dann, dass sich diese Kämpfe verbreitern und das tun sie ja manchmal auch und dass daraus was entstehen kann. Und das ist eigentlich auch das, was gerade fehlt, habe ich das Gefühl. Darum leben wir auch in nicht utopischen Zeiten, wo sich, das ist ja so ein berühmtes, geflügeltes Wort, eben wir uns eher die Vernichtung unserer Lebensgrundlagen und eine postapokalyptische Welt vorstellen können als das Ende des Kapitalismus. Na, und ich glaube, diese 18%, die jetzt gerade finden, dass die AfD eine gute Vorstellung ist, die haben aber genau ihre Utopie wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich genau das, wo eine Vorstellung im Kopf entstanden ist, was da denn siegreich sein könnte. Und wir haben dem gerade nicht viel entgegenzusetzen. Und gleichzeitig finde ich es spannend, halt, wie das, was du halt gesagt hast, die Hoffnung darauf, dass sich diese Kämpfe verbreitern, ist genau in meinem Verständnis dann eher genau das, was ich halt als begründete Hoffnung so ein bisschen im Bloch'schen Sinne bezeichnen würde. Halt. Als Möglichkeit, dass es sich verbreitern kann. Wahrscheinlich werden wir enttäuscht werden und müssen sogar enttäuscht werden. So. Und ich habe dafür mich auf jeden Fall nochmal sehr die Hinterfragung dieser Kategorie Hoffnung mitgenommen, auch weil du dieses schöne Bild von Barack Obama und seinem Hope-Plakat noch mitgebracht hattest. Und es hat mir sehr viel Anregung gegeben, halt vielleicht von der Hoffnung mehr zu einer konkreten Zuversicht mehr zu bewegen, was halt, was ich konkreter anvisieren kann, was unmittelbarer auch ist. Was mir auch aufgefallen ist, dass bei dem Thema Utopien, jedenfalls in der Diskussion, ist immer so, jedenfalls bei mir selbst immer so ein bisschen vorkam, ob da so ein Theorie-Praxis-Verhältnis erstmal auftaucht. Also, dass sozusagen Utopie sich als Theorie gedacht wird und dann halt die politische Praxis sozusagen Gegenteil ist. Aber ich genau da auch spannend finde, dass das ja auch ein Austausch genau ist. Also, was ich gerade so, oder was gerade auch angesprochen wurde mit, okay, wenn hier Emotionalität nicht auftaucht und sozusagen das erstmal in Utopien auftaucht, dann heißt das auch, dass das sozusagen in der politischen Praxis auch wieder auftauchen muss. Und ich würde auch allein schon von dieser Trennung, dass jetzt die politische Praxis ist ja auch immer an der Theorie bereits gekoppelt, ich würde sagen, diese Trennung erstmal vielleicht gar nicht so sehr mitgehen, aber ich finde es trotzdem sehr spannend, das als Verhältnis zu denken. Und da ist mir dann auch direkt aufgefallen, als ich dann draußen in der Diskussion danach nochmal stand, da habe ich auch direkt erstmal auch aus einer Utopie erzählt, die ich gerade lese, die dann tatsächlich so für mich so einen Aha-Effekt hatte, ah, stimmt, darüber habe ich gar nicht vorher so nachgedacht, dass es sozusagen auch nochmal genau, eine Reflexion von dem, was jetzt gerade ist, wie wir miteinander umgehen und so, erstmal ermöglicht und dementsprechend ja auch einen Einfluss darauf, wie unsere politische Praxis stattfindet, hat. Natürlich jetzt, wie gesagt, ich würde immer den Unterschied machen, es ist jetzt für mich Utopie niemals so gedacht, dass man jetzt sagt, ah, da möchte ich jetzt hin, ich möchte die Bau, ich habe jetzt diesen Bauplan und genau das möchte ich aufbauen. Was ich da auch spannend finde bei der Utopie, die ich gerade lese, da tauchen Konflikte sehr, sehr viel auf. Also, dass Utopien immer so harmonisch sind, das weiß ich gar nicht, ob das noch so aktuell ist, sondern dass ich hatte auch eine Diskussion in so kleinen Gruppen auch nochmal gefragt, warum wird sich die Utopie überhaupt statisch vorgestellt und warum passt sie sich nicht, warum wird sozusagen nicht eine Utopie in der Literatur entwickelt, die sich den Menschen auch immer wieder anpasst. Das wäre ja auch sehr spannend. Gibt es halt aber auch, das ist ja das Ding, glaube ich, mit einer Weiterentwicklung vom Utopiebegriff, der halt das eben nicht denkt als etwas statisches Fertiges, sondern halt eher das utopiekritisches Denken beinhalten kann, aber halt nicht muss sozusagen. Und dann ist es halt aber eher die Frage, okay, was habe ich sonst eine Vorstellung von Theorie oder kritischer Theorie, die ich auf die Gesellschaft anwende, und Utopie ist dann ein Ausdruck sozusagen, oder es spiegelt sich in der Utopie wieder, was eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe denkt, was ihre theoretischen Ansätze sind. Genau. Ich bin ja auch gegenüber dieser Hoffnung und diesem Begriff auch so skeptisch, weil wir auch in so einer Welt leben, in der das positive Denken so propagiert wird, so stark. Gerade vor allem auch das individuelle positive Denken. Und Realismus dann halt oft als Nörgelei und als Miesmachen interpretiert wird und da auch oft dann so eine, für mich halt eben oft so eine Selbsttäuschung mitschwingt. Also dieses Hashtag wir sind mehr, wo man doch aber irgendwie klar sieht, dass wir eben nicht mehr sind dann oft. Ja. Ich würde es vielleicht nochmal drehen, weil ich gerade mich an Momente erinnere, wo man so sehr kämpferisch ist und eine intensive Erfahrung von Kollektivität und Solidarität macht, wo man sich gerade Orte aneignet oder Momente aneignet und gemeinsam auf der Straße oder wie auch immer ist und so gegen Repression gewinnt zum Beispiel und sich einfach zusammen stark fühlt und merkt, okay, wir haben hier gerade alle keine Angst mehr, sondern wir haben dieses starke kollektive Moment. Und das sind doch die einzigen Momente, wo ich sagen würde, das ist für mich so ein utopisches Moment, weil in dem Moment, was außerhalb von meinen normalen Alltagsgefühlen entsteht, und das, glaube ich, hoffe ich, kennen wir alle, dass wir mal so Momente hatten, die sich einfach super flashig angefühlt haben und eine Vorstellung davon einem vermittelt haben, wie könnte es dann anders sein? Wie könnte es sein, wenn wir keine Angst vor den Kopf haben müssten? Wie könnte es sein, wenn wir wüssten, wir sind so stark, dass wir alles gewinnen können? Aber auch das ist dann keine konkrete, ausformulierte Utopie. Aber das ist so ein Moment der Vorstellung, wo so der Nichtort aufblitzt. Das kenne ich auch. Ich frage mich, ob das bei euch so ist, dass ihr sowas findet, wenn ihr Utopien lest. Nö. Ja. Ich hatte gestern ganz kurz in der Diskussion auch nochmal gemerkt, dass sich das für mich selber auch verändert hat, dass ich als ganz junger Mensch einen emotionaleren Bezug zu Utopien hatte, wo das erste Mal so Ideen aufschienen, irgendwas könnte anders organisiert sein, als es jetzt ist. Und vielleicht ist das einfach auch mit so einem Erfahrungsprozess oder so einem Auseinandersetzungsprozess, dass ich inzwischen mir Sachen vorstellen kann, wie sie anders sind, aber dafür keine Formulierung von einer romanhaften Utopiegeschichte brauche. Aber vielleicht heißt es dann, dass es für junge Menschen manchmal doch ein Bild der Andersartigkeit entwickeln kann. Ich glaube, für mich ist es halt spannenderweise wirklich, dass wohl der Begriff Utopie für mich zum ersten Mal bewusst in der Rückschau aufgetaucht ist. Es ist halt Vivere la Utopia, wo es halt letztendlich aber um konkrete Erfahrungen, konkrete historische Kämpfe ging. Nur ist, ich glaube, darin für mich halt dieser Utopiebegriff immer noch so positiv besetzt ist mit einer historischen Tatsache, nicht mit einem imaginierten Zukunftsbild letztendlich, aber dass der Begriff, der so verwendet wurde, dass es halt möglich ist, größere gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge, was für mich auch immer im Kontext von Utopie klar ist, es geht nicht irgendwie um meine WG, wo ich was verändern will, sondern im Gesamtkontext eher, bei Gesamtkontexte. Und damit, das hat mich, glaube ich, in diesem Utopie-Gefühl-Ding voll geprägt, aber im Nachhinein halt zu merken, das hat eigentlich ja nichts mit Utopie zu tun, unbedingt. Ich kann es damit verbinden, wenn ich will, aber brauche nicht das Konzept von Utopie, um aus diesen konkreten Kämpfen Kraft zu schöpfen. Witzigerweise hatte ich genau das eben auch im Kopf, als ich von so befreienden Momenten gesprochen habe, dass ich gedacht habe, na, da ist der Begriff Vivere la Utopia drin, aber es hat eben nichts mit einer Utopiebeschreibung zu tun, sondern es ist ein Moment des gemeinsamen Kämpfens und ein Moment, in dem so ein intensives Gefühl miteinander entsteht und dieser Moment von wir schaffen alles. Um nicht zu sagen, yes, we can. Oh, Barak, give us hope.